Rapper Pinocchio sitzt im Knast. Das nächste Stück, das ist für die Leute, die, naja, so Wohnungssuche sind, keine Wohnung haben oder sich eine neue suchen müssen. Das ist ja hier immer ziemlich beschissen, weil da immer noch Leute irgendwie mit Wohnraum spekulieren oder leer stehen lassen oder einfach abreißen und dann nichts damit machen. Und über diese beschissene Situation, in der ja jeder schon mal war oder noch kommt, darüber haben wir ein Stück geschrieben. Das heißt Wohnungsfrust.